obwohl ich, wie gesagt, nichts auf Ahnungen gab. Als Old Death wenige Zeit später tatsächlich durch eine Kugel starb, die eigentlich einem anderen zugedacht war, da hatte ich doch ein merkwürdiges Gefühl. Und das Tragische an seinem Tod war der Umstand, dass er in dem Augenblick eintrat, als der Alte nur wenige Schritte von seinem Bruder entfernt war. Ehe sie sich noch erkannt hatten, erfüllte sich sein Schicksal. Fred Harton weinte wie ein Kind. Auch er hatte die Hoffnung nie aufgegeben, seinen Bruder noch einmal wiederzusehen. Ich musste ihm alles erzählen, von meinem ersten Zusammentreffen mit dem Scout bis zu seiner letzten Stunde. Unter vier Augen schnitten wir Old Deaths Sattelfutter auf. Wir fanden eine Brieftasche mit Bankanweisungen in großer Höhe und den peinlich genauen Lageplan einer sogenannten Bonanza, also der Fundstelle einer Goldader. Sie machte Fred Harton zum steinreichen Mann. Tja, und dann gab es noch einen anderen Toten, Gibson. Lasst mich kurz erzählen. Als wir ihn endlich endgültig gestellt hatten und er einsehen musste, dass es kein Entkommen mehr für ihn gab, ging er mit dem Gewehrkolben auf mich los. Ich konnte zwar im letzten Augenblick noch ausweichen, der fürchterliche Schlag traf den unglücklichen William Olert. Ehe ich ihn daran hindern konnte, streckte der treue Neger Hector meinen Angreifer nieder. Ich fand bei dem toten Gibson noch den größten Teil der in Banknoten erhobenen Summen und stellte sie sicher. Der Kolbenhieb hatte Olert eine schwere Kopfverletzung zugefügt. Er brauchte ziemlich lange für seine Genesung. Es ergab sich also ein längerer Aufenthalt, der mir aber ganz gelegen kam. Ich holte einen tüchtigen Arzt aus Chihuahua und veranlasste Williams Vater, Mr. Olert, auf dem schnellsten Wege aus New York an das Krankenlager seines Sohnes zu kommen. Er traf einen völlig gesunden jungen Menschen an. Es war, als sei mit dem Kolbenhieb in William Olert die unglückselige Zwangsvorstellung erschlagen worden, ein wahnsinniger Dichter zu sein. Die Freude des alten Olert lässt sich mit Worten nicht beschreiben. Er brachte mir auch die erbetene Entlassung aus meinen Diensten als Privatdetektiv mit und dazu den Rest meines Gehaltes, dem der Bankier noch eine hübsche Sondervergütung beifügte. Der alte Lange und sein Sohn Georg ritten weiter zu ihrem nahen Ziel und auch der Neger Hector musste weiter. Ob er seinen Auftrag glücklich ausführen und zu Senor Cortesio zurückkehren konnte, habe ich nie erfahren. Da ich zunächst nicht mit Winnetou zum Rio Pecos hatte gehen können, kehrte er mit seinen 10 Apachen heim. Noch ehe ich ihn wieder sah, gelang es meinem roten Bruder durch kluge Verhandlungen mit den Comanchen, zwischen beiden Stämmen den Frieden herzustellen und zu sichern. Auch unter anderen Indianerdynastien konnte er Streitigkeiten beseitigen und sein Ruf als größter Häuptling, der jemals im Westen gelebt hatte, festigte sich immer mehr. Lange Zeit sollte vergehen, bis wir wieder zusammentrafen. Ich musste nämlich plötzlich zurück nach Deutschland. Als ich dann, nach vielen Monaten, amerikanischen Boden betrat, führte mich mein Weg zunächst über den Missouri nach Omaha. Von da aus benutzte ich die Pacific-Bahnlinie, um nach Westen zu kommen, in die Gebiete des Yellowstone River. Habt ihr was dagegen, Sir, wenn ich mir meine Pfeife anstecke? Ja, durchaus nicht. Wollt ihr vielleicht lieber eine von meinen Zigarren? Dann danke, Sir, danke. Diese Dinger sind mir zu fein. Ich halte es mit meiner Pfeife. Fahrt ihr vielleicht mit der Colorado-Bahn weiter nach Denver? Nein, ich möchte nach Austin. Ah, ihr wollt die Mormonenstadt sehen? Ja, und dann weiter in die Titan rein. Da hinauf? Was, habt ihr Gesellschaft? Nein. Was, allein wollt ihr in die Titanberge hinauf? Mitten unter die Sioux und die grauen Bären? Habt euch da wohl ein Schießgewehr in die Decke eingewickelt? Ja. So, habt ihr ein anständiges Pferd? Oh, ich habe gar kein Pferd. Was? Wollt ihr etwa ohne Pferd da hinauf? Nein. Kann mir eins kaufen. Oder fangen. Oder fangen. Ihr selber wollt euch eins fangen? Warum nicht? Also, ich möchte euch nicht beleidigen, Sir, aber Ihr seid doch kein Westmann. Ihr seht eher aus wie ein Sonntagsjäger. Euer Hut hat doch wenigstens $12 gekostet. 12,5. Ja, ja. Was seid ihr vom Beruf? Schriftsteller. Schriftsteller? Ja, nun begreife ich alles. Amerikaner? Nein, Deutscher. Auch das noch. Würde euch raten, Sir, lasst die Finger von solchem Ausflug. Ihr geht dabei elend zugrunde. Danke euch, Sir. Aber ich möchte doch lieber dabei... Oh, hol! Was mag das zu bedeuten haben? Warum halten wir denn? Was angenehm ist sicher nicht. Kommt mit hinaus, wir wollen mal sehen, was los ist. Ja, was ist denn da?